Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, I pray that you bless these words. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du diese Worte segnest. Please, help me to communicate them as you would want. Bitte hilf mir, die so zu bringen, wie du es gerne haben möchtest. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. This morning, when I preached this message, I felt like I was swimming up the Niagara Falls. Heute Morgen, als ich hier predigte, habe ich das Gefühl gehabt, als ob ich die Niagara-Fälle hinaufschwimmen müsste. And it's just the nature of the message. Das einfach liegt in der Natur der Botschaft. I can't preach this message like I know this message. Ich kann das nicht so predigen, wie ich diese Botschaft kenne. I know it to a degree. We all know it to a degree. Also wir kennen es alle zu einem gewissen Maß. And we all want to grow in it. Und wir wollen alle darin wachsen. So to speak about this message as though I was a, what's the word? Not a professional, but a expert on this is not the truth. Also darüber zu über diese Botschaft zu predigen, so als ob ich ein Experte darin wäre, das würde nicht der Wahrheit entsprechen. And it would only grieve the spirit in me to give that impression. Das würde nur den Geist in mir betrüben, wenn ich diesen Eindruck geben würde. I would like you to turn to 1 Peter chapter 2. Ich möchte in den ersten Petrusbrief gehen, Kapitel 2, Vers 19. The Calvary Road is the road of undeserved suffering. Der Weg nach Golgatha ist der Weg des unverdienten Leidens. All of us have experienced this to some degree. Alle haben das schon zu einem gewissen Ausmaß kennengelernt. In our families, in der Familie, maybe in our marriages, oder in unserer Ehe, maybe with a teenager, vielleicht mit einem Jugendlichen, or a mother-in-law, oder einer Schwiegermutter, or a father, or a daughter-in-law, oder Schwiegervater whatever. Oder Schwiegertochter, an employer at work, vielleicht mit einem Arbeitgeber, an employee, oder einem Angestellten. You're a teenager, you go to school, du bist ein Jugendlicher, du gehst in die Schule, and they're picking on you for no reason, und sie ärgern dich, hacken auf dich herum, es gibt keinen Grund dafür, sie geben dir Schimpfnamen, mocking your nationality, und machen sich über deine Nationalität lustig. Look, oder wie du aussiehst. They're mocking your inability to read, maybe. Sie machen sich über deine Unfähigkeit zu lesen lächerlich. Or to be up with the class. Oder dass du nicht mithalten kannst mit der you're Klasse. A refugee here. Vielleicht bist du ein Flüchtling. And people are not treating you like you think they should. Und die Menschen behandeln dich nicht so, wie du glaubst, dass sie sollten. So we've all walked down this road of undeserved suffering. Also wir sind alle schon diesen Weg gegangen, diesen Weg des unverdienten Leidens. We've all wept tears and asked why. Wir haben alle schon geweint und uns gefragt, warum ist das so? I spent my whole childhood asking why. Und ich habe meine ganze Kindheit danach gefragt, warum ist das so? And I started praying on my knees as a 5-year-old. Ich habe als 5-Jähriger auf den Knien gebetet. Because the pressure was so great. Weil der Druck so groß war. I spent my whole childhood praying on my knees every night. Habe meine ganze Kindheit auf den Knien verbracht. Jeden Abend habe ich gebetet. This pressure that I had in our family. Dass dieser Druck in meiner Familie. That God would help me. Dass Gott mir damit helfen würde. And this is exactly the point today. Und darum geht's auch heute. Is that there's two decisions we can make when we walk down this road of undeserved suffering. Es gibt zwei Entscheidungen, die wir treffen können, wenn wir diesen Weg des unverdienten Leidens entlang gehen. This road can bring us to brokenness before a living God. Dieser Pfad, dieser Weg kann uns zu einer Gebrochenheit vor dem lebendigen Gott führen. Or it can bring us to bitterness before sinful men. Oder auch in eine Bitterkeit gegenüber sündigen Menschen. We have to make this decision. Und wir müssen diese Entscheidung Because treffen. Most people, denn die meisten Menschen, this is in Hebrews chapter 12, verse 15, und in Hebräer 12, Vers 15 steht das, they fail the grace of God, sie verabsäumen die Gnade Gottes. And it says in the Hebrew, according to Kenneth Wiest, und im Hebräischen, gemäß dieses Kenneth Wiest, who is a Greek scholar, er ist ein griechischer Schriftgelehrter, he says that most give way to a root of bitterness. Die meisten geben einer bitteren Wurzel Raum. And I think in my own experience I could testify that most Christians I see, und in meinem eigenen Zeugnis kann ich das bestätigen, dass die meisten Christen, die ich sehe, are giving way to bitterness, sich der Bitterkeit hingeben. And if we give way to bitterness, we rob ourselves, und wenn wir dieser Bitterkeit Raum geben, dann berauben wir uns of where this road, the Calvary road, will take us. Berauben wir uns des Zieles, wo dieser Pfad uns normalerweise hinführen würde. Because the Calvary road is the road of brokenness before God. Denn der Weg nach Golgatha ist der Weg der Gebrochenheit vor Gott. And many of us leave this to a road of bitterness. Und manche verwenden diesen Weg als einen Weg zur Bitterkeit. But Jesus Christ walked this road. Aber Jesus Christus ist diesen Weg gegangen. And he did not have to be broken before God. Und er musste nicht einmal vor Gott zerbrochen werden. But He walked a road. Aber er ist diesen Weg gegangen. That was so difficult. Der so schwierig zu gehen that war. No one in history would be able to walk this road that he walked. Dass niemand in der Geschichte diesen Weg je wieder gehen würde. No one. Keiner. And many people have been crucified. Es wurden viele Menschen gekreuzigt. But no one was beaten like him. Aber keiner wurde so geschlagen wie er. And remained humble toward God. Und blieb dabei demütig vor Gott. Without one single curse word in his mouth. Ohne einen Fluch auf den Lippen. Without an evil thought toward the people who were doing it. Ohne einen üblen Gedanken gegenüber den Menschen, die ihm das antaten. No one can ever repeat what Jesus Christ did. Niemand kann das wiederholen, was Jesus Christus getan because, hat. Because of the way he walked this Calvary road. Wegen der Art und Weise, wie er diesen Weg entlang ging. In Philippians chapter 2. In Philipper Kapitel 2. God the Father has exalted him to the highest place. Philipper 2 steht, dass Gott ihn an die höchste Stelle erhoben hat. And every knee will bow. Und jedes Knie sich beugen and wird. Every single tongue will confess. Und jede einzelne Zunge sich bekennen wird. To the glory of the Father. Zur Ehre des Vaters. That Jesus Christ is Lord. Dass Jesus Christus der Herr ist. None of us will be standing there or sitting there. Keiner wird dort stehen oder sitzen oder knien. Thinking he has my place. Und sich denken, das ist eigentlich mein Platz. Nobody. Keiner. We will look at those scars. Wir werden uns diese Wunden ansehen. And we will be in awe for all of eternity. Und wir werden in Staunen sein eine ganze Ewigkeit lang. That Jesus Christ did this. Dass Jesus Christus das getan hat. For us. Für uns. Now look how the apostle Peter applies this to a worst case scenario. Und schaut mal, wie der Apostel Paulus das in einem schlimmsten Fall anwendet. None of us are in this situation. Keiner von uns steht in dieser Situation. So we're looking at a worst case here. Also wir schauen uns wirklich den schlimmsten Fall an. Verse 18. Vers 18. 1. Petrus 2, Vers 18. Slaves. Ihr Sklaven. Submit yourselves to your masters with all respect. Ordnet euch in aller Furcht den Herrn unter. Nobody here is a slave. Keiner von uns hier ist Sklave. Slavery is illegal now in the West. Sklaverei ist da illegal im Westen. You may find it somewhere hidden in countries. Vielleicht gibt's noch irgendwo verborgene Sklaverei in manchen many Ländern. Many of the carpets that we buy. Aber viele der Teppiche, die wir kaufen, are made by child slaves. Sind von Kindersklaven gemacht. I heard that these kids are locked 12-15 in a cellar. Ich habe gehört, dass diese Kinder mit 12 oder 15 Jahren in den Keller gesperrt werden. Chained into walls. Angekettet an Mauern. And they just make carpets. Und die machen dort Teppiche. And no one ever finds them. Und sie werden nie gefunden. And they are alive today. Und sie leben heute. They have no rights. Sie haben keine Rechte. They have no freedom. Keine Freiheit. And if they complain, they can be killed. Nobody will know. Und wenn sie sich beschweren, tötet man sie. Keiner wird sie erfahren. You know, they would oftentimes a slave master would cripple his slave so he could not escape. Manchmal hat damals ein Herr seinen Sklaven verkrüppelt, damit er nicht fliehen konnte. They would cut the Achilles. Hätten die Achillessehne durchgeschnitten. So he was crippled for life. Also er war fürs sein Leben lang ein Krüppel. None of us have ever been in this situation. Und in dieser Situation war keiner von uns. But many of us have suffered unjustly. Aber viele von uns haben ungerecht and gelitten we have wept our tears. Und haben unsere Tränen vergossen. And now watch how he applies this. Und er wendet das hier an. One more time, slaves, submit to your masters. He doesn't say slaves, you know, do anything you can to run away. It's okay with God. Er sagt nicht Sklaven, rennt weg von euren Herren. Das ist schon in Ordnung vor Gott. If you get a chance, take off. Wenn du eine Chance hast, dann hau ab. Slaves, submit yourselves to your masters with all respect. Ihr Sklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herrn unter. Not only to those who are good and considerate. Nicht allein den Gütigen und Freundlichen. But also to those who are harsh. Sondern auch den Wunderlichen. For it is commendable for a man if a man bears up under the pain of unjust suffering. Denn das ist Gnade, wenn jemand vor Gott um des Gewissens willen das Übel erträgt und leidet das Unrecht. Because he is conscious of God. Weil er sich Gottes bewusst ist. It's exactly what the Greek says. Wenn jemand vor Gott, das because heißt dann, weil er, he is conscious of God. Weil er sich Gottes bewusst ist. This is the Calvary Road. Und das ist der Weg nach Golgatha. That there's nothing that will draw us to God more than unjust suffering. Es gibt nichts, was uns näher zu Gott ziehen kann als das ungerechte Leid. There is nothing that will test our humility more than unjust suffering. Nichts stellt unsere Demut so sehr auf die Probe wie ungerechtes Leiden. When someone at work says something about you that's not true, wenn jemand etwas an deiner Arbeitsstelle etwas über dich sagt und es stimmt nicht, and everybody believes it, und alle anderen glauben es, when you communicate something and it's misunderstood, wenn du etwas sagst und es wird falsch verstanden, and the more you try to explain yourself, the more you're misunderstood, und je mehr du das Ganze erklärst und zu klären versuchst, desto schlimmer wird's, and all you can do is walk away, und das Einzige, was übrig bleibt, ist, dass du and dich know einfach that everybody's wegdrehst thinking, und weggehst, thinking the worst of you, und alle denken das Schlimmste von dir, and there's nothing you can do about it. Und es gibt nichts, was du dazu beitragen kannst. You just have to endure it. Du musst es einfach nur ertragen. You might be a teenager, oder du bist vielleicht ein Teenager, and they're mocking you, und sie machen sich über dich lächerlich, of where you come from maybe, vielleicht über deine Herkunft, or an accent, oder deinen Akzent, or you weren't in the group in the beginning, oder du bist nicht bei der Clique dabei gewesen von Anfang nothing an. Will test your humility more than that. Keines wird deine Demut so auf die Probe stellen. Because when we suffer unjustly, denn wenn wir ungerecht leiden, where do we go? Wo gehen wir hin? What do we do to neutralize this? Was können wir tun, um das aufzulösen? There's really nothing you can do. Es gibt nichts, was du tun kannst. You can look to people, du kannst auf Menschen sehen, but we're just misunderstood even more. Aber man wird nur noch mehr missverstanden. What are you complaining about? Worüber beschwerst du dich eigentlich? You're always complaining. Du beschwerst dich die ganze Zeit. I was just suffering unjustly. Nein, ich leide hier nur ungerecht. Trying to get some sympathy. Ich versuche ein bisschen Sympathie zu bekommen. I go through things too, so why don't you be quiet? Hey, ich mache auch Dinge durch, also sei du einfach ruhig. This should bring us to God. Und das sollte uns zu Gott bringen. Brokenness before a living God. Gebrochenheit vor einem lebendigen Gott. And this is the whole point. Und darum geht's. There's nothing that will bring us to God like the Calvary Road. Es gibt nichts, was uns zu Gott bringt, so sehr wie der Weg zu Golgatha. And look at verse 20. Vers 20. And how is it to your credit if you receive a beating for doing wrong and endure it? Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr um schlechter Taten willen geschlagen werdet? But if you suffer for doing good and endure it, aber wenn ihr um guter Taten willen leidet, this is commendable before God. Und es ertragt, das ist Gnade bei Gott. Wow. To this you were called. Denn dazu seid ihr berufen. Wow. To this we were called. Dazu sind wir berufen it's worden. It's not like, hey, if this happens to happen to you, es ist nicht so wie, naja, wenn dir das passieren sollte, nothing we can do. Kann man nichts machen. It's just bad luck for das you. Ist einfach Pech. Try to get over it. Versuch's zu überwinden. And then get back into the call. Und dann geh wieder zurück in deine Berufung. No, this is the call. Nein, das ist deine Berufung. You were called, we were all called to this. Wir sind alle dazu berufen worden. To this you were called because Christ suffered for you. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat leaving für euch. You an example. Und euch ein Vorbild hinterlassen that hat, you should follow in his steps. Dass ihr seinen Fußstapfen nachfolgen sollt. Now this message is the deepest message we can ever preach. Diese Botschaft ist die tiefgründigste, die wir je predigen könnten. This message gives us the greatest perspective on our life. Sie gibt uns die breiteste Perspektive auf unser Leben. This is what Job did not understand. Das hat der Hiob nicht verstanden. He was suffering unjustly. Er hat ungerecht leiden müssen. And in the beginning he did pretty good. Und am Anfang ging es noch recht gut. He said, hey, God gives and God takes away. Er hat gesagt, ja, Gott gibt, Gott nimmt. And his wife said, how long are you going to keep saying that? Und seine Frau sagt, na, wie lange wirst du das noch like sagen? Like a broken record. Ich meine, du bist wie eine Schallplatte mit einem Kratzer. Curse God and die. Fluch Gott und stirb. Nice wife. Nette Frau. But they had lost everything. Aber sie hatten alles verloren. And then he lost his health. Und dann hat er auch noch seine Gesundheit verloren. His children, alles, seine Kinder waren tot, sein Haus, alles war weg. And on top of that, he had to keep his wife. Und obendrauf musste er seine Frau behalten. I'm only saying that because of the way she was. Also das sage ich jetzt nur, weil sie so war, wie sie war. Right? And the devil knew just what to do. Und der Teufel wusste genau, was er tat. Take away everything, but leave one mouthpiece. Nimm alles weg, aber lass einen Mund übrig. So we can really drill him. Damit wir wirklich damit wir richtig reinbohren können. Really, we have someone who can just speak our mind to him. Wir lassen einen übrig, der wirklich in unserem Namen spricht. If he was just all alone, he'd be like, wow. Also wenn er vielleicht ganz allein gewesen wäre, wäre es einfach nur so ein, ach, das ist furchtbar. God taketh, aber Gott gibt, God gives and God taketh. Gott nimmt wieder weg. Praise you, Lord. Der Name des Herrn sei gepriesen. No, he left the mouthpiece. Nein, er hat einen Mund übergelassen. Could have been his daughter, could have been his son. Hätte auch seine Tochter oder sein Sohn sein in können. That case it was his wife. Aber in diesem Fall war es seine Frau. Curse God, Job, and die. Fluche Gott, Hiob, und stirb. And then God sent three friends. Und dann schickte Gott drei or Freunde. Maybe the devil. Oder vielleicht war es auch der Teufel. And they completely misunderstand the situation. Und die haben das Ganze total missverstanden. And they get him so upset. Und die regen den Hiob so auf. They make it far worse. Die machen es noch schlimmer als by judging him. Indem sie ihn verurteilen. And he's completely suffering unjustly. Und er leidet also völlig ungerechterweise. He becomes bitter and angry. Und dann wird er bitter und zornig. And then he begins to say, God, come down. If you can, I talk to you. Und dann sagt Gott, wenn du kannst, dann komm runter. Ich möchte mit dir sprechen. You afraid of me? Come and talk to me. Wenn du Angst hast, komm her, rede I mit tell mir. You a few things. Ich werde dir ein paar Dinge erzählen. God's up there looking down. Und Gott ist da oben und schaut runter. Finally, God shows up. Und schließlich erscheint er wirklich. Says, Job, I got a few questions for you. Und sagt, Hiob, ich habe ein paar Fragen an dich. Have you ever followed a light beam to the end? Hast du jemals einen Lichtstrahl bis zum Ende verfolgt? Have you ever seen the springs at the bottom of the deepest deep of the Hast ocean? Du jemals irgendwie die Quellen der tiefsten Ozeane gesehen? Job. Hiob. And Job is silent. Und der Hiob sagt nichts God's mehr. Got all these questions. Gott hat all diese Fragen. And at the end, Job says this. Und am Ende sagt Hiob, the last chapter, das letzte Kapitel, I know you can do all things, ich weiß, dass du alles kannst, and nothing can thwart your plan. Und nichts kann deinen Ratschluss zunichte machen. And in verse 6 he says, therefore, und in Vers 6 sagt er dann, daher I despise myself. Verachte ich mich selbst. Why? Because he was so proud. Weil er so stolz gewesen he was war. So proud. He despised himself because he was so arrogant. Er hat sich selbst verachtet, weil er so arrogant war. And he said, I repent. Und sagt, ich tue Buße. And then God blessed him. Und dann hat Gott ihn gesegnet. And this is the thing that we face. Das ist die Sache, der auch wir uns gegenüber sehen. I want to read it. Ich habe dieses Buch hier. Es gibt auch ein paar hinten am Büchertisch. Brokenness, chapter 1. Zerbrochenheit, Kapitel 1. Why is it so necessary? Warum ist das so notwendig? Page 12. Auf Seite 12. It says that our pride must be broken. Unser Stolz muss zerbrochen werden. See, there was nothing between Jesus and the Father. Seht ihr, da war nichts zwischen Jesus und dem Vater. So he could walk the Calvary Road perfectly sinless. Und er konnte diese Golgatha-Straße also völlig sündlos if gehen. If I was on that road for 2 minutes, wenn ich nur 2 Minuten auf dieser Straße seconds, verbringen müsste oder nur 30 Sekunden, and it was possible to lose your salvation, I'd be finished. Und es wäre möglich, die Errettung zu verlieren, dann würde es mir passieren. I don't know what would come out of my mouth. Ich wüsste nicht, was mir aus dem Mund sprudeln würde. You would think, oh my gosh. Ihr würdet euch wahrscheinlich denken, wow, was mit Pastor Rob los? Thank God he's not our savior. Preist Gott, dass er nicht unser Erlöser ist. We'd be finished. Wir werden erledigt. Right? It says this. The self means the hard, unyielding self. Das Selbst heißt das harte, das Ego, das nicht zurückweicht, nicht aufgibt. Unyielding. It doesn't bend. Das ist, dass sich nicht biegen lässt. Doesn't listen. Das nicht nachgibt, nicht zuhört. It justifies itself. Es rechtfertigt sich selbst. What are you talking to? Mit wem sprichst du eigentlich? You're saying I'm wrong? Sagst du, ich bin liegt da falsch? You're saying it's my fault? Glaubst du, es ist meine Schuld? Wants its own way. Das Selbst, das seinen eigenen Weg möchte. Stands up for its rights. Für seine Rechte aufsteht. Nobody does this to me. Mir tut das keiner an. You don't talk to me like that. Mit mir sprichst du nicht so. What do you think you're going to put that cross on my back? Wer glaubst du, wer du bist? Du wirst dieses Kreuz mir auf die Schultern legen? You think you're going to tie me to that post and beat me? Oder vielleicht an diesen Pfahl binden und mich schlagen? You think you're going to spit in my face and pull out my beard? Du glaubst, du wirst mir ins Gesicht spucken können und mir den Bart ausreißen? And I'm going to stand here and let you do this? Und ich werde einfach nur hier stehen und das zulassen? You think you're gonna nail me to the? You're not gonna put those nails in my feet. Glaubt ihr, wollt mich da annageln? Glaubt du, schaffst es, diesen Nagel durch meine Füße zu treiben? Self. das ist das Selbst. Seeks its own glory. Es sucht seine eigene Herrlichkeit. But at last bows its head to God's will. Aber zuletzt beugt es den Kopf dem Willen Gottes. And this is what must be broken. Und das muss gebrochen werden. And this is why it's God who is funneling us into this Calvary road. Und deswegen ist es Gott, der uns hinführt zu diesem Weg nach Golgatha. Because at the other end of this road, denn am Ende dieses Weges, is unbelievable blessing. Ist unglaublicher Segen. But all of us, none of us want to go down this road. Aber natürlich will keiner diesen Weg gehen. I don't want to go down that road. Ich will doch nicht diesen Weg gehen. But it's God's plan. Aber es ist im Plan Gottes. It is self also. Es ist auch das Ego, das Selbst. Which also does Christian work. Das auch christliche Werke macht. It is always self that gets irritable. Es ist immer das Selbst, das irritiert wird. Envious. Neidisch. Resentful. Oder nachtragend. Critical. Kritisch. And anxious. Und auch sich Sorgen macht. It is self who is hard. Es ist das Ego, das hart ist. Unyielding in its attitude toward others. Sich nicht beugt in ihrer Einstellung dem anderen gegenüber. It is self who is shy. Es ist das Ego, das schüchtern ist. Self-conscious. Immer an sich selbst denkt. And reserved. Und zurückgezogen ist. Therefore, brokenness must be a daily experience. Daher muss das Gebrochensein eine tägliche Erfahrung werden. Now I want you to think of the story in Matthew chapter 20. Ich möchte, dass ihr an diese Geschichte denkt in Matthäus Kapitel 20. The Lord is pressing toward Jerusalem. Der Herr geht auf Jerusalem zu. He is saying that the kingdom. He's been saying the kingdom is coming. Er sagt eben, dass das Königreich kommt. Everyone is his disciples are anticipating that he's going to go take the throne. Seine Jünger warten nur darauf, dass er geht und den Thron einnimmt. He's going to walk up to Pilate and say, "Move over." Er wird auf Pilatus zugehen und sagen, rück zur Seite. Pilate's going to say, "Who are you?" Pilatus wird sagen, wer bist du denn? I am the Messiah. Ich bin der Messias. Get out of my way. Geh mir aus dem Weg. Angels come down. Und Engel kommen unten. Like take over. So eine Übernahme. So James and John, their mother, you know, she's anticipating this also. Also Jakobus und Johannes, deren Mutter will das ja auch. So like any good mother, she goes to the Lord and says. Also wie jede gute Mutter geht sie jetzt zum Herrn und sagt. When you get into your kingdom. Wenn du in dein Reich kommst. Can my sons be on each of your side? Können meine Söhne links und rechts von dir sitzen? Then the Lord turns to James and John like. Dann dreht sich der Herr zu Jakobus und Johannes und sagt, ich muss ein Wort mit euch sprechen. Can you guys drink the cup that I can drink? Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Can you walk the Calvary road? Könnt ihr diesen Weg nach Golgatha gehen? Can you walk the road of undeserved suffering? Könnt ihr diesen Weg gehen, den Weg des ungerechten Leidens? And they said, yes, we can. Und sie haben gesagt, ja, das können wir. Okay, then you will. Okay, dann werdet ihr das auch But, tun. Aber it's still not my thing to decide. Aber es ist immer noch nicht meine Sache zu entscheiden, and wer links und rechts sitzen wird. It's stated. These places belong to those for whom they have been prepared by my Father. These places Diese zwei Stühle belong. Gehören denen. It belongs to somebody. Die gehören schon jemandem. There's two thrones, one on his left, one on his right. Es gibt zwei Throne, links und rechts von They ihm. They belong to somebody. Die gehören jemandem. The Father has prepared them for somebody. Der Vater hat sie schon vorbereitet für Leute. We're going to meet those two people someday. Und wir werden die beiden eines Tages kennenlernen. And when we meet them, we're going to be astonished. Und wenn wir sie dann kennengelernt haben, werden wir staunen. Hi, I just My name's Rob. I just saw you at the right hand of Jesus. Hallo, there. Ich bin Rob. Ich habe dich gerade da zur rechten Jesu gesehen. Wow, congratulations. Gratuliere. Wow, that's your place. Das ist dein Platz. Do you have a minute? Hast du vielleicht eine Minute sure, für mich? I've got eternity. Na klar, ich habe Ewigkeit. Tell me a little bit about your life. I mean, I'm so interested in how you got there. Na ja, dann sag mir ein bisschen was über dein Leben. Mich interessiert das. Wie kommst du an diesen Ort? Well, I was born an orphan. Naja, ich wurde als Waise geboren. I was rejected. Ich wurde zurückgewiesen. I was, as they tell the story. Und während sie diese Geschichte erzählen werden, the amount of suffering that was undeserved wird der Anteil an Leiden, der ungerechtfertigt will war, blow us away. Das wird uns umpusten. But more than that, aber mehr noch als das, the fact that they did not become bitter. die Tatsache, dass sie nicht bitter wurden, that the undeserved suffering made them broken before a living God. Dass dieses ungerechte Leiden sie zerbrach vor dem lebendigen Gott. And then what happened? Und was ist dann passiert? Well, I was sold into slavery. Naja, dann wurde ich als Sklave verkauft. Really? Wirklich? Yeah, at 7 years old. Ja, ich war 7 Jahre alt. I was raped. I was. Ich wurde vergewaltigt. Many, many times. Also oft ist das passiert. You're kidding me. And then what happened? Du machst Witze, oder? Oh, I was sold again when I was 18. Naja, als ich 18 war, wurde ich wieder verkauft. Put in prison and und ins Gefängnis geworfen. Someone witnessed to me in prison. Und dann hat jemand dann mir Zeugnis gegeben im Gefängnis. Ich habe mein Leben Christus übergeben. I was sharing Christ so much. Und habe Christus weitergegeben, weitergesagt. Mein Herr hat mir die Schienbeine gebrochen, hat mich zum Krüppel gemacht. Nein, es war wirklich so, es wird noch interessanter. Und ich wurde dann zum Schluss zu Tode geprügelt und verbrannt auf einem Scheiterhaufen. Das stimmt jetzt aber nicht. Du hast mich gefragt nach meiner Lebensgeschichte und das ist sie. And then someone comes by and says, "But the most amazing thing he didn't tell you." Und das kommt einer vielleicht vorbei und sagt, aber das Erstaunlichste, das hat er dir jetzt vorenthalten. Was that he never became bitter before God. She never became bitter. Dass sie Gott gegenüber nie bitter wurde. And when we see these people, und wenn wir diese Menschen sehen, we will say, you know, congratulations. Werden wir sagen, weißt du was, gratuliere. That's your place. Das ist wirklich dein Ort. I could not have done that. Ich hätte das nicht tun I did können. Not do that. Ich habe es auch nicht getan. And I live my life on earth too, but ich meine, ich habe auch meine Sachen auf der Erde gehabt, aber wow. Sowas. Give you applause. Applaudiere dir. Now, here's Jesus sitting between these two people. Und hier ist Jesus, er sitzt zwischen diesen beiden Menschen. Why did he choose these two people? Warum hat er die beiden ausgewählt? Because he's going to rule all of eternity. Weil er in Ewigkeit regieren wird. And these two people understand him more than any of the other 10 billion who were there. Und die beiden verstehen ihn besser als die anderen 10 Milliarden, die vielleicht auch dort sind. They're just like him. Sie sind wie er. They walked the Calvary Road. Sie sind diesen Weg nach Golgatha the gegangen. The way of unjust suffering. Diesen Weg des ungerechten Leidens. And they did not allow it to make them bitter. Und haben nicht zugelassen, dass sie verbittert. And it was completely unjust. Und es war total ungerecht. They had their rights taken away from them. Es wurden ihnen alle Rechte genommen. They were spoken evil of. Man hat schlecht über sie gesprochen. They were despised and rejected. Sie wurden zurückgewiesen und verächtlich just gemacht. Like the master. So wie der Herr auch. And I would imagine that each of them also died a cruel death. Und ich kann mir auch vorstellen, dass beide einen gewaltsamen Tod starben. But the life of Christ flowed through them. Aber das Leben Christi ist durch sie hindurchgeflossen. 2 Corinthians chapter 4 and verse 11. 2. Korinther 4 Vers 11. Listen to this verse. We are always delivered unto death. Wir werden immer fortwährend dem Tode überliefert. Wow. This is not a nice message. Das ist aber keine sehr freundliche Botschaft. No, but the good part's coming. Aber der gute Teil kommt that noch. The life of Jesus, dass das Leben Jesu might be made manifest in our mortal bodies. In unseren sterblichen Leibern offenbar werde. And the ones who will sit next to the Lord, und die beiden, die neben dem Herrn sitzen, are the two people who allowed the life of Jesus to flow through them more than anyone else. Sind die beiden, die erlaubt haben, dass das Leben Jesu durch sie hindurchfließt, mehr als jeder andere Mensch. Now imagine the awesome privilege these two people will have. Und stellt euch nun mal dieses unglaubliche Vorrecht vor, das diese beiden haben werden. They are sitting up there with the King of Kings and Lord of Lords. Sie sitzen da oben mit dem König der Könige, mit dem Herr der Herren. And we will all be saying, und wir werden alle sagen, I wish I was a fly sitting on that throne. Ich wünschte, ich wäre so eine Fliege auf diesem Thron. Just to listen to what they're talking about. Ich würde nur gerne wissen, worüber die miteinander sprechen. Oh man! But you know, it doesn't stop with those two. Aber es bleibt ja nicht nur bei den beiden. The Lord has a whole government. Der Herr hat eine ganze Regierung. And to the degree that we've walked the Calvary Road. Und in dem Ausmaß, wie wir diesen Weg nach Golgatha gegangen sind. In some way, it increases our capacity for intimacy with the Lord for all of eternity. Auf irgendeine Art und Weise unsere Kapazität für Intimität mit dem Herrn auch steigern. That's the reward. Und das ist die Belohnung. It's Jesus. Es ist Jesus ist I mean, die Belohnung. If the two were sitting there and Christ wasn't there. Wenn die zwei da sitzen würden und Jesus wäre nicht in der Mitte. Hey guys doing? Hey, wie geht's euch beiden? Great, you like your thrones? Großartig. Wie gefallen euch eure Throne? Yeah, they're kind of comfortable. Ja, sind eh recht bequem. But the Lord's never here. Aber der Herr ist nie da. He's always somewhere. Der ist immer irgendwo unterwegs. Nice reward. Ja, schöne Belohnung. The reward is Christ. die Belohnung ist Christus. Wow. Okay. I want to show you something on a video. Ich möchte euch etwas in einem Video zeigen. A little bit of the passion. But don't start it yet. Einen Ausschnitt aus dem Film Die Passion Christi. This is to me the most moving part for me in the whole movie. Das ist für mich der bewegendste Teil im ganzen Film. And it speaks to me because at this particular part his mother tries to comfort him. Und es spricht zu mir deswegen so, weil seine Mutter versucht ihn zu trösten. Now this is not written in the Gospels like this. Und das steht so nicht in den Evangelien. But it could have happened. Aber es hätte passieren können. But the part I like about it is that we know it, that she was there. Aber was wir wissen ist und was mir gefällt, dass sie dort war. Something like this must have happened. Dass sowas Ähnliches passiert sein musste. And then he speaks to his mother. Und dann spricht er zu seiner Mutter. And Mel Gibson. Yeah, not the other guy. Mel Gibson, I thought brilliantly puts this Bible verse right in there. Und ich finde das brillant, wie Mel Gibson diesen Bibelvers da hinein platziert. 2. Korinther 5:17. 2. Korinther 5:17. I make all things new. Ich mache alles neu. Now someone can say, well, you know, that's not in the gospel like that. Manche mögen sagen, naja, das steht so nicht im Evangelium. That verse was in the mind of God before the heavens were created. Aber dieser Vers war in den Gedanken Gottes, bevor überhaupt die Himmel geschaffen wurden. And it was very much, this is the mind of Christ, we know that. Und das war, 1 Corinthians 2:15. Von 1. Korinther 2:15 wissen wir, dass das sehr wohl die Gedanken Christi waren. And it so moves me as you watch him suffer. Und es bewegt mich so, wenn wir sehen werden, wie er leidet. And he speaks to his mom. Und er zu seiner Mutter spricht. And there's a surge of energy to continue. Und es gibt da diese Zusammenballung von Energie, um weiterzumachen. And this needs to happen in our lives. Und das muss auch in unserem Leben so passieren. Where we know that this Calvary Road is taking us somewhere. Wo wir wissen, dass dieser Weg, dieser Golgatha-Weg uns wohin führt. And this cleanses my past. Und das reinigt meine Vergangenheit. At 17 years old, I was so bitter. Also wie ich 17 war, war ich so verbittert. At my family situation. Über meine Familiensituation. And my father, why did my father have to be a prisoner of war in China? Ich habe mich gefragt, warum musste mein Vater Kriegsgefangener in China sein? During the Korean War. Im Koreakrieg. Why? Wieso? Why did our house have to be a nut house? Wieso musste unser Haus so ein Irrenhaus sein? Nobody else has this. Kein anderer hatte so ein Zuhause. Normal. Jeder hatte, war ganz normal. Except our house. Außer unsere Familie. And by 17, I was really bitter. Und mit 17 war ich echt verbittert. It had destroyed my mother. Es hatte meine Mutter zerstört. It had destroyed my older brother. Meinen älteren Bruder kaputt and gemacht. Life was just madness. Und das Leben war einfach verrückt. And when I got saved, und als ich errettet wurde, all of it was cleansed. War das alles gereinigt. Because I realized that all of this had brought me to Christ. Weil mir bewusst war, dass das alles mich zu Christus geführt hatte. And I was the first one of all of my friends to come to Christ. Und ich war der erste von allen meinen Freunden, der Christus angenommen hat. Because I had the most severe situation. Weil ich auch die schlimmste Situation durchgemacht hatte. I was suffering the most injustice. Ich hatte am meisten Ungerecht zu leiden. And I was the first to come to Christ. Und ich war der erste, der zu Christus kam. And that's how it works. Und so funktioniert and then my mother came to Christ. Und dann hat sich meine Mutter bekehrt. And then my brother came to Christ. Und dann mein Bruder ist auch and zu Christus gekommen. Und meine Cousins. And on my friends came und so weiter, Freunde von mir. Pastor Matt came to Christ. Pastor Matt. And at the end of this road was this blessing. Und am Ende dieses Weges war dieser große Segen. That if I had not walked down this road, I would not have discovered it. Also wenn ich diese Straße nicht entlang gegangen wäre, hätte ich ihn nie entdeckt. And then as I was a believer. Und dann, als ich ein also Gläubiger war, suddenly I was on this road again. War ich plötzlich wieder auf diesem Weg. I thought this road ended. Ich habe mir gedacht, ich dachte, der Weg ist zu Ende. It's getting narrow again. Aber es wird wieder ganz eng. But it led to another blessing. Aber es führte mich zu einem neuen Segen. Suddenly I was in Austria. Und plötzlich war ich in Österreich. And on and on, and suddenly the blessing continues. Und so weiter. Und dieser Segen kommt immer wieder. Now, on my heart, auf meinem Herzen. I'm just believing this. Habe ich eine Sache. Ich glaube das einfach. That our church, along with whoever else, other churches, dass unsere Gemeinde und mit welchen anderen Gemeinden zusammen auch immer, we can ignite, dass wir etwas anzünden können. The greatest awakening that Austria has ever seen. Die größte Erweckung, die Österreich je gesehen hat. I'm living for this. Und ich lebe für das. If I never see it, it doesn't matter. Wenn ich es nie erleben werde, dann macht das auch nichts. I am living for it. Aber ich lebe dafür. Now, what if it happened? Was wäre, wenn es passieren würde? And what if in Hamburg, Germany, they said, what is happening in Austria? Und was wäre, wenn die in Hamburg sagen würden, was passiert dort in Österreich? God is moving. Gott bewegt da etwas. Through all the churches. Durch alle Gemeinden hindurch. Unbelievable. Das ist ja unglaublich. Let's go down and visit this one church at Lebgasse. Los, fahren wir mal runter nach Wien und schauen uns diese Lebgasse an. Let's interview the people. Interviewen wir die Menschen dort. Here's a couple. Let's talk to them. Okay, da ist ein Paar. Reden wir mal mit dem beiden. Hey, you were part of this great move that happened 25 years ago. Hey, ihr seid doch Teil dieser großartigen Bewegung, die vor 25 What Jahren begonnen your life like? Hat. Wie war euer Leben? Oh, problem free, unbelievable. Oh ja, es hatte nie Probleme. Es war lustig. Like a rose garden. Es war wie ein Rosengarten. No, we will all say. Nein, wir werden alle sagen. There was a price to pay for this. Es gab einen Preis, den wir dafür bezahlen mussten. This did not come easy. Das ist nicht von alleine gekommen. Interview our church, and you'll see. Du kannst jeden in der Gemeinde fragen. Du wirst sehen. 25 years ago, vor 25 Jahren, we heard a message on the Calvary Road. Haben wir eine Botschaft gehört über die Straße nach Golgatha. And we decided as a church, this is the way we would go. Und wir haben uns entschieden als Gemeinde, das ist der Weg, den wir gehen wollen. It was not easy. Und es war nicht leicht. It was sometimes hell. Es war manchmal sogar die Hölle. But we believed. Aber wir haben das geglaubt. We believed. We wanted to walk in the footsteps of our Lord. Wir haben geglaubt. Wir wollten in diesen Fußstapfen unseres Herrn gehen. And there was even in the church there was people hurting each other. Und sogar in der Gemeinde gab es Menschen, die andere verletzt haben. Sometimes even purposely. Manchmal sogar absichtlich. But I was amazed by the lives of people. Aber ich war echt erstaunt über das Leben von who Menschen, were believing God and were not becoming bitter. Die Gott getraut haben, vertraut haben und nicht bitter wurden. They were becoming broken. Sie sind zerbrochen. And the more the devil attacked us. Und mehr und mehr, als der Teufel uns attackierte, the more broken we became. Desto zerbrochener wurden wir. And the more we became conscious of God. Und desto mehr wurden wir uns auch Gottes it bewusst. Was this paradox. Es war dieses Paradoxon. It was the Calvary Road. Es war der Weg nach Golgatha. And everything you see today. Und alles, was du heute siehst. This whole campus here. Dieser ganze Campus and hier. And all the 3,000-4,000 people in our church. Und die 3,000-4,000 Leute in unserer Gemeinde. And all the other people. Und all die anderen Menschen. In our whole school. Und unsere ganze Schule. With the 4,000 kids. Mit den 4,000 Schülern. That's the result of that. Das ist das Ergebnis davon. Didn't come easy though. Kam aber nicht leicht. We got scars. Wir haben Wunden davon getragen. All of us have scars. Wir haben alle Narben. But you know what? Aber weißt du was? Those scars didn't make us bitter. Diese Narben haben uns nicht verbittert. Those scars made us broken. Diese Narben haben uns zerbrochen. And God moved. Und Gott hat etwas bewegt. And that's what you see today. Und das siehst du heute hier. That's how it'll be if it ever happens. So wird es sein, wenn es je passieren wird. I just want you to see this because it really touches me when I watch the movie. Und ich möchte, dass ihr das seht, denn mich hat es wirklich bewegt, als ich den Film sah. If it bothers you, just look down. Don't look away. Wenn es euch belastet, dann schaut einfach weg. It's kind of gruesome, auf den Boden. Es ist auch brutal. It was worse than what you see. Aber es war in Wirklichkeit schlimmer als das, was wir hier sehen. Cut these lights out for a moment. Incredible, huh? Unglaublich, oder? We're gonna meet Christ. Wir werden Christus kennenlernen. The one who went through this. And these are the steps that God wants us to walk, to follow in. Das sind die Fußstapfen, in denen Gott uns sehen möchte. That the end of whatever is there, there's a purpose. Das, was am Ende sein wird und was dem vorangeht, das hat alles einen Sinn. There's a purpose to our pain. Es hat einen Schmerz, der Schmerz hat einen Grund. Number one, it brings us to God. Erstens, führt uns zu Gott. But number two, in bringing us to God, aber zweitens, indem uns zu Gott bringt, God brings us to a blessing. Führt uns Gott auch zu einem Segen. And that blessing is eternal. Und dieser Segen ist ewig. So let's pray together. Also lasst uns zusammen beten. Father in heaven, Vater im Himmel, words cannot describe, Worte können das nicht beschreiben, what our Lord went through, was unser Herr durchmachen musste, and what you went through, und was du durchmachen musstest, to watch him, als du ihm zusahst. The pain in your own heart. Der Schmerz in deinem eigenen Herzen. Maybe there's somebody here tonight. Vielleicht gibt es heute Abend jemanden hier. You've never received Jesus as your Savior. Und du hast Jesus nie als deinen Erlöser angenommen. You've never received the gift of God. Hast nie dieses Geschenk Gottes angenommen. The Bible talks about. Die Bibel spricht davon. Jesus is the Lamb of God. Jesus ist das Lamm Gottes. And he shed his blood to pay for our sin. Er hat sein Blut vergossen, um für unsere Sünden zu bezahlen. The Bible calls him the Lamb of God. die Bibel nennt ihn das Lamm Gottes, who takes away the sins of the world. Das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Would you pray with me tonight? Würdest du heute Abend mit mir beten? A simple prayer. Ein einfaches Gebet. Lord, forgive me. Herr, vergib mir. And cleanse me. Und reinige mich. I want to know you. Ich möchte dich kennenlernen. I want to receive forgiveness. Ich möchte Vergebung empfangen. All that you did for us on that cross. Alles, was du für uns getan hast an diesem Kreuz. It was more than an example. Es war mehr als nur ein Beispiel. You did it for us. Du hast es für uns getan. To pay for our sin. Um für unsere Schuld zu bezahlen. We love you and thank you. Wir lieben dich und wir danken dir. God, forgive me. Herr, vergib mir. And if we're here tonight and we're part of the church, und wenn wir hier sind und Teil der Gemeinde sind, believer, oder gläubig, and there's bitterness in my heart, und es gibt eine Bitterkeit in meinem Herzen against somebody who hurt me, gegen irgendjemanden, der mir wehgetan hat, and they did it on purpose, und sie haben es absichtlich getan, and they never apologized, und sie haben sich nie dafür entschuldigt, and they lied about me, und sie haben mich verleugnet, and they're still hurting me, und tun mir immer noch weh. Lord, I pray tonight, Herr, ich bitte heute Abend, that you would turn that bitterness into brokenness, dass du diese Bitterkeit in Zerbrochenheit verwandelst, that you would teach me to walk the Calvary road, dass du mich lehrst, diesen Weg nach Golgatha zu gehen, that one day I will stand before you, dass ich eines Tages vor dir stehen werde, and hear the words, well done, und die Worte hören werde, gut gemacht, you're just like me, du bist so wie ich. Thank you. Danke. Let's take a moment before the Lord. Nehmen wir uns einen Moment Zeit vor dem Herrn. Just think about an area that we need to be healed in. Denkt einfach an einen Bereich, der in eurem Leben geheilt werden muss. Father, we want more than anything. Vater, mehr als alles andere wollen wir, 25 years from tonight, dass in 25 Jahren von heute Abend an, seen thousands of people come to know you, dass wir Zeugen sein können, dass tausende Menschen dich kennengelernt through the testimony haben of our church, durch das Zeugnis unserer Gemeinde. Help us to walk the Calvary road. Hilf uns, diesen Golgatha-Weg zu gehen. Help us to walk in your footsteps. Hilf uns, in deinen Fußstapfen zu gehen. Help us not to fail your grace. Hilf uns, nicht an deiner Gnade vorüberzugehen. Move in our hearts, we pray. Bewege etwas in unseren Herzen. Wir beten darum. We ask this und wir in bitten Jesus name. In Jesu Namen.